Kundgabennummer 186 vom 18.11.1937. Reine Wahrheit, Zeichen Wunder. Es werden Zeiten kommen, wo dir offenbaret wird, was der Heiland in seiner Liebe dir zugedacht hat. Dann musst du so tief in dich glauben können, dass keine Zweifel mehr dein Herz befallen. Dahin führt unser Streben und unsere Bemühungen, dir durch Kundgaben solche Kraft zu übermitteln, dass du als reine Wahrheit alles aufnimmst, was dir geboten wird. Beachte, dass alles, was der Herr dir sendet, deinen Geist aufleben lässt, dass du in mancher Stunde schon dir Trost holen konntest aus seinen Worten, dass dir vom Heiland nur solches gelehrt ward, was deinem Fassungsvermögen entspricht. Vollendet wird doch sein Werk mit solchen Gaben, die dich einführen werden in die tiefste Wahrheit und dir ein geistiges Wissen vermitteln, dass du die Größe seiner Liebe und Macht daran erkennen wirst. Strebe nach diesem tiefen Glauben, der die Grundlage ist für dein ferneres Wirken. Und nun sei bereit aufzunehmen. Immer und ewig bestehen Gottes Lehren. Und immer findet der Herr, die ihm dienen und seine Lehren verbreiten helfen unter der Menschheit. Aber nicht immer ist das menschliche Herz und Ohr bereit, sie anzunehmen. Was der Herr schon an Wundern geschehen ließ. Sie wurden nur selten anerkannt als solche. Zu Christi Zeiten geschah der Wunder viele, und selbst da wandten sich nur wenige ihm zu. Denn der Mensch ist verhärtet durch den Einfluss des Bösen und glaubt diesem mehr als seinem Schöpfer. Gesegnet nun, wessen Herz sich erschließt für alles, was von oben kommt. Wer im Glauben an den Heiland sein Wirken auf Erden in den Dienst des Herrn stellt. Alle diese wird der Herr erleuchten und ihnen die Kraft geben, nach seinem Willen zu wirken, für das Seelenheil der Menschenkinder. So erlebst auch du einen ständigen Fortschritt und erfüllst Tag um Tag deine Bestimmung. Das Aufnehmen der Worte Gottes ist dir Gewähr, dass der Herr mit seiner Gnade bei dir ist und dich segnet. Demütig, willig und ergeben, alles entgegennehmen und den Geboten des Herrn nachkommen. Und immer gefestigter wird dein Glaube sein, der dich hinanführen wird zur Höhe. Amen.